Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, ich rede hier mit Jerry Beyer, Luxemburger Pirat, zu Besuch auf der EuviCon. Stell dich doch mal kurz vor und sag den Piraten, die das Krähennest hören, was du machst, wo du herkommst, ja, wer du bist. Ja, mein Name ist Jerry Beyer, ich bin aus Luxemburg, aktuell noch Vizepräsident der Piratenpartei Luxemburg und Gründungsmitglied. Wir haben uns 2009 gegründet. Ich war mal PPI-Vorsitzender und bin auch international gerne unterwegs, um mich Piraten mit Piraten zu treffen und politisch zu engagieren. Und wie bist du aktiv in der Luxemburger Partei? Was sind so deine Lieblingsbereiche, deine Fachbereiche? Wie kommt es, dass du in Deutschland aktiv bist? In welchen Bereichen engagierst du dich da? Du hast viele Connections zu ausländischen Piraten. Also in Luxemburg bin ich, wie gesagt, Vizepräsident, also stellvertretender Vorsitzender. Da sind meine Aufgaben halt, den Vorsitzenden zu vertreten bei den Medien oder intern, wenn er mal nicht kann. Und dann halt regelmäßige administrative Aufgaben wie Kongresse organisieren oder ein bisschen die regionalen Parteien in Luxemburg managen. Die alles, was so anfällt, was der Vorsitzende halt nicht machen kann zeitlich, das übernehme ich dann. International habe ich jetzt, wie gesagt, bin ich mit der PPI, also den Pirate Parties International, der Dachorganisation der Piratenparteien weltweit, irgendwie immer in verschiedene Parteien reingekommen und ich besuche gerne Piraten-Events, wenn sie in der Nähe sind, ob das also in Frankreich ist oder in Deutschland, und weil es die Deutschen halt schon ein bisschen länger gibt und ein bisschen organisierter sind, war ich da schon öfters und versuche mich da hauptsächlich in Themen zur internationalen Kooperation oder was halt Europa angeht einzubringen, weil mich das Thema halt privat interessiert auch. Erzähl uns doch mal ein bisschen über die Piratenpartei Luxemburg. Wie sind da die Verhältnisse? Wann sind Wahlen? Wie ist euer Stand in der luxemburgischen Parteienlandschaft? Also gegründet wurden wir im Oktober 2009. Seitdem sind wir auf heute ungefähr 270 Mitglieder angewachsen, was bei einer halben Million Einwohner keine schlechte Quote ist. Wir haben jetzt die letzten paar Monate unsere Strukturen ausgebaut. Das heißt, wir haben in den vier Wahlbezirken haben wir jetzt schon in drei eine eigene Piratenpartei und fangen auch lokal an, die ersten Sektionen zu gründen. Von den Erfolgen jetzt haben wir vor allem mit konkreten Aktionen gepunktet, ob sei das, als wir Cablegate auch auf WikiLeaks LU umgeleitet haben. Wir haben das Parlament transparenter gemacht, indem wir das Abstimmungsverhalten grafisch dargestellt haben, also ein Open-Data-Projekt. Jetzt kürzlich auch das Budget, also das nationale Budget, aus einer umständlichen PDF-Datei in übersichtlicher grafischer Darstellung gemacht. Also da sind wir schon jetzt bekannt dafür, für Transparenz zu stehen, also immer sehr gut für eine Piratenpartei. Für die Wahlen ist es so, dass wir 2014 am gleichen Tag für die EU-Wahlen unsere Nationalwahlen haben. Und da gab es jetzt vor ein paar Wochen die ersten Umfragen, wo die Piratenpartei mit berücksichtigt wurde. Da bekamen wir auf die vier Wahlbezirke verteilt zwischen 2% und 4%, was sich bei unserem 60-Mann-Parlament auf zwei Sitze auszeichnen würde. Das heißt, wir stehen eigentlich sehr gut, müssen das allerdings jetzt noch bis zu Ende denken und zu Ende bringen, dass wir 2014 halt mindestens eine Person ins Parlament bringen. Habt ihr ein europapolitisches Programm entwickelt? Wie sieht das da aus? Nein, wir haben einen Punkt in unserem Grundsatzprogramm, der auf Europa anspricht. Da geht es um virtuelle Grenzen genauso abschaffen wie die physischen Grenzen. Das ist allerdings schon ein eher konkreter Punkt. Eine wirkliche Vision oder europapolitisches Programm haben wir noch nicht. Versuche ich mit vielen anderen Leuten dran zu arbeiten, aber konkret ist da noch nicht. Wie ist deine persönliche Meinung zur jetzigen Mitarbeitsmöglichkeit für Bürger in der EU? Mitarbeit an sich ist sehr gering. Mit Reden geht eigentlich schon sehr gut, wenn man sich die Mühe macht, diese paneuropäischen Channels zu benutzen. Da muss man nicht unbedingt über die Kanäle gehen, die EU bereitstellt. Die haben halt sehr viele Diskussionsforen, jetzt nicht nur als Online-Tool ein Forum, sondern auch offline viel Austausch, was aber sehr zeitintensiv ist. Aber auch online kann man da schon sehr viel diskutieren. Mit Arbeiten ist allerdings schwieriger, weil die Einflussnahme halt sehr gering ist. Es gab jetzt das Thema der Europäischen Bürgerinitiative, mit der ich mich auch beschäftigt habe, dass das ermöglichen sollte. Es ist ein guter Schritt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, gibt's aber wie bei vieles in der EU noch sehr viel daran zu arbeiten. Also das wäre ein erster Schritt in Richtung Mitarbeiten wirklich und nicht nur mit diskutieren. Wie siehst du die Entwicklung in der Gründungsphase der Europäischen Piratenpartei und wie sind deine Prognosen bzw. Aussichten darauf, dass wir noch vor der Europawahl eine Europäische Piratenpartei gründen können? Die Prognose, dass wir sie gründen können, ist eigentlich recht gut. Dass sie aber auch noch in diesem Wahlkampf, also 2014-Wahlkampf, wirklich hilfreich ist, ist eher gering. Was aber einfach damit zu tun hat, dass sich eine Organisation immer Eingewöhnungszeit braucht. Das sieht man auch bei der PPI, die Schwierigkeiten hat, am Anfang natürlich die Wege zu finden, die Mittel zu finden, in einen Rhythmus zu kommen, wirklich das zu machen, was sie tun soll. Und das Gleiche wird bei der PPU passieren, dass man sich erst damit einarbeiten muss. Das heißt, für den Wahlkampf 2014 sehe ich wenig Chancen, dass da viel konkrete Hilfe bei rauskommt. Es ist aber trotzdem sehr wichtig, dass wir das machen und so schnell wie möglich und so gut wie möglich, weil als Piraten haben wir eigentlich international ein richtig gutes Standing, um auch erstmals wirklich paneuropäisch zu denken und nicht nur national zu denken. Das heißt, es ist schon eine wichtige Entwicklung. Hast du hier auf der EuviCon gestern und heute für dich positive und inspirierende Momente erlebt? Ja, definitiv. Und es fällt mir auch außerhalb der Diskussion auf, aber hier auf der EuviCon auch besonders, dass das Wort Föderalismus oder United States of Europe oder wie man es auch immer sagt, kein Tabu mehr ist. Im Gegensatz, es ist eigentlich schon fast, dass es nicht genug diskutiert wird, sondern schon fast als die einzige Lösung angenommen wird. Und ich finde auch, da muss man definitiv in die Richtung gehen. Und ich finde es sehr erfrischend, dass die Piraten sich eigentlich grundeinig sind, dass ein europäischer Staat, wie auch immer er geformt ist, darüber gibt es natürlich Diskussionen, aber ein europäischer Staat die Zukunft Europa ist. Da bin ich immer froh zu sehen, dass das auch halt in der Piratenbewegung schon so angekommen ist. Und das sieht man hier auch auf der EuviCon. Wie gefällt es dir ansonsten? Was macht das Socializing? Wie war das Essen? Wie war die Unterkunft? Gefällt mir sehr gut hier, auch was die Organisation anbetrifft. Also Unterkunft, da muss man sich einmal akkreditieren am Freitag oder am Samstagmorgen. Und der Rest ist Essen, ist für alles gesorgt. Sehr gutes Essen, sehr kreative Location, sehr nettes Personal. Natürlich wie immer sehr nette Piraten vor, mit denen man sich sehr gut streiten kann, alles im Rahmen, was mir auch immer gut gefällt, dass man kontrovers diskutieren kann, aber es trotzdem nicht ausartet. Also ich freue mich immer wieder und deswegen bin ich auch so oft unterwegs für die Piraten. Alles klar, Jerry, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Und schön, dass du von dir erzählt hast. Gerne. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.